Es war Sommer, es war London und die Sonne schien. Sein Papa war besoffen und schon nicht mehr clean. System sang und der Klang lockte umgekehrt tiefer an. Und dieses Mischstück von Mücke flog in des Schrittes Lücke. Ein Touch und es macht Platsch. Oh!